Achtes Kapitel. Warum hat man den Königen ein ewiges Wanderleben andichten müssen? Die Fälscher waren zu dieser Taktik gezwungen aus folgenden Erwägungen. Ein fester Residenzsitz eines Herrschers wäre gleichbedeutend mit einer festen Regierung, das heißt wenigstens mit einer an einem festen Platz gebundenen Kanzlei. Die Organisationsverhältnisse einer festen Kanzlei können nicht als so primitiv wie die in einer fliegenden Kanzlei hingestellt werden. Die Fälscher hätten nicht umhin können, die Einrichtungen einer festen Königskanzlei ebenso geordnet und vorzüglich funktionieren zu lassen wie in der festen Papstkanzlei. Denn, oh Wunder, die römischen Päpste hatten einen festen Wohnsitz und dachten nicht im geringsten daran, zeitlebens als Wanderleute auf den Landstraßen einherzureiten. Als vernünftige Leute in dem so unvernünftigen Mittelalter hielten die Päpste streng auf geordnete Verhältnisse ihrer Kanzlei. Immer wieder rühmen die Forscher davon. Während nun eine fliegende Kanzlei naturgemäß mit möglichst leichtem Gepäck reist und nicht daran denken kann, beispielsweise schwere Registerbände vollzuschreiben und überhaupt mit herumzuschleppen, ergibt sich in einer festen und einigermaßen konsolidierten Kanzlei aus den Bedürfnissen der Verwaltung ganz von selbst und ohne mühseliges Kopfzerbrechen, siehe Papstkanzler, das Register angelegt werden müssen. Geordnete feste Kanzlei und Registerführung gehören zusammen, wenn bei einer erdichteten Überlieferung an diesem Punkte der Eindruck von Naturwahrheit vorgetäuscht werden soll. Das sagte sich auch die Fälschungsleitung. Es gehören aber ferner feste Kanzlei und Archiv zusammen. Und eben diese bitterböse Register- und Archivfrage hat es verschuldet, dass die Leitung der Fälschungsaktion den Gedanken an eine feste Kaiser- und Königskanzlei im Mittelalter ohne Zaudern verwerfen musste. Man sagte sich mit Recht: Wir können doch keine geordnete feste Kanzlei arbeiten lassen, ohne dass wir ihr ein Archiv und Register zubilligen. Wie sollen wir bei festen Kanzleien den gänzlichen Mangel von Register und Archiv motivieren? Das nämlich war für die Fälscher des Pudels Kern: der gänzliche Mangel weltlicher Register und Archive. Oder, vom anderen Standpunkte gesehen, die Unmöglichkeit, weltliche Register überhaupt einwandfrei zu fälschen. Um diese glatte Unmöglichkeit einwandfreier, gefälschter Kaiser- und Königsregister sofort einzusehen, stelle der Leser sich solche Register nur einmal als tatsächlich vorhanden vor. Wie würden diese Register aussehen, oder besser gesagt, was würden diese Bände enthalten? Sie würden alle die famosen, echten Urkunden enthalten, die von blühendem Blödsinn nur so strotzen und die von unseren kritischen Diplomatikern mit derselben Methode heute für zweifellos echt, morgen für zweifelhaft und übermorgen für zweifellos gefälscht erklärt werden. Denn der Leser weiß ja, die von der Forschung bisher schon als unecht ausgeschiedenen Diplome stellen keine praktischen Stücke aus den verschiedensten Jahrhunderten dar, sondern sind wie alle anderen echten die Ausflüsse der einen Aktion. Auch diese Fälschungen, wenigstens zum großen Teil, hätten also von den Fälschern in die Register eingetragen werden müssen. Unsere Diplomatiker hätten dann vor der wunderbaren Tatsache gestanden, dass etwa ein Drittel mancher Registerbände aus gefälschten Diplomen bestand. So etwas geht nicht, sagten sich daher die Fälscher und unterließen es in weiser Resignation, ihre Künste an weltliche Register- und Archivbände zu verschwenden. Von selbst bot sich auch die Lösung an: die fliegende, unstete Kanzlei mitsamt fliegender Reichsregierung. Damit war der Mangel weltlicher Archive und Register in vorzüglicher Weise motiviert, so vorzüglich, dass bis heute den Historikern dieser Mangel als eines der natürlichsten Dinge der Welt erscheint, so natürlich, dass sie uns verwundert und vorwurfsvoll ansehen, wenn wir über diesen rätselhaften Mangel so energisch den Kopf schütteln. Das ist eine der vielen Gefahren der gefälschten Überlieferung. Das Unnatürliche wird als das Natürliche angesehen und hingenommen. Es gab für die Fälscher noch weitere Beweggründe, die Reichskanzlei auf keinen Fall zu einer sesshaften Behörde zu machen. Hatte die Kanzlei einen festen Sitz, so entfiel den Fälschern die wunderschöne und überaus notwendige Möglichkeit der uneinheitlichen und elastischen Datierung. Man konnte dann mit der Inkonsequenz von Ort und Zeit nicht mehr tapfer wirtschaften. Man hätte dann im Gegenteil sich Ort und Zeit eindeutig decken lassen müssen. Aber weh, Eindeutigkeit und Dichtung verträgt sich leider, leider wie Hund und Katze. Einer der Hauptgründe für die Wahl der fliegenden Kanzlei aber lag für die Leitung der Aktion auf einem Problemgebiete, das wir bisher noch niemals berührt haben, das uns jedoch im nächsten Heft gebührend beschäftigen wird. Denn es zeigt uns die vorgebliche Unvernunft der weltlichen Herrscher in seltener Reinkultur. Gemeint ist das Problem der sogenannten Empfängerausfertigung. Vorerst lenken wir noch den Blick einmal genauer auf die fliegende Reichsregierung an sich, auf die geschichtliche Tatsache, dass die mittelalterlichen Herrscher residenzlos im Reiche umherwandern mussten, um so den Bedürfnissen der Fälscher schönstens gerecht zu werden. Denn dies Nomadentum ist tendenziöse Lüge. Mit dieser Nomadenlüge hatte man in Rom wieder einmal listig erreicht, auf die Kaiser und Könige mit der Feststellung herabsehen zu können, so eine Art Barbarentum klebt diesen Germanen immer noch an. Gerade die römischen Humanisten konnten sich nicht genug tun, die Deutschen als Barbaren zu beschimpfen. Wie die Fälschungsleitung im Grundriss ihrer gefälschten Überlieferung keinen Platz hatte für eine sesshafte Kanzleibehörde, so konnte sie ihrem Plane gemäß auch keine sesshafte Reichsregierung überhaupt gebrauchen. Sowohl die Generaltendenz der Aktion als auch fälschungstaktische Notwendigkeit zwangen zu dem Mittel der ständig wandernden Reichsregierung. Angenommen, man hätte, wenn auch für die einzelnen Herrschaftsgeschlechter getrennt, einen festen Residenzsitz zugelassen, wie hätte sich das in der gefälschten Überlieferung auswirken müssen? Diese Auswirkung wird dem Leser sofort klar werden, wenn er sich erinnert, dass die Regierung ihren Wirkungsschwerpunkt in der Reichskanzlei hatte. Mit der Konsolidierung der Kanzlei hätte sich auch die Regierung konsolidieren müssen. Diese Festigung in der Organisation der Reichsregierung hätte sichtbare Folgen zeitigen müssen, vorausgesetzt, dass die Fälscher eben wahrheitsgetreu oder wenigstens wahrheitsscheinend schildern wollten, wozu sie aber durch die Natur der Sache gezwungen waren. Denn ihre Dichtung durfte auf keinen Fall offenkundig werden, mussten in jeder Partie möglichst den Anstrich naturwahren Lebens bieten. Die Folgen einer gut organisierten Reichsregierung, einer Kanzlei, hätten sich auf dem Gebiete der Reichsgesetzgebung und Reichsverfassung, der Register und Archive bemerkbar machen müssen. Damit aber war für die Fälscher ein Problemkomplex angeschnitten, der fast noch größere Gefahren in sich barg als die Archiv- und Registerfrage.